Und wie der Löwe die hilflosen Kitze der hurtigen Hirschkuh leicht zermalmt, sie packend mit seinen kräftigen Zähnen, wenn er ins Lager dringt und raubt ihr blühendes Leben, sie aber, ist sie auch ganz in der Nähe, kann ihnen nicht helfen, denn es überkommt sie selbst ein furchtbares Zittern, und sie flieht eilenden Laufs durch dichte Gehölze und die Waldung, triefend von Schweiß vor dem Angriff des mächtigen Raubtiers. So konnte keiner der Troer die beiden vor dem Verderben retten, flüchteten sie ja doch selbst vor den Männern von Argos. Peisandros und der tapfere Hippolochos waren die nächsten, Söhne des kampfgesinnten Antimachos, der mehr als andere, da er Gold von Paris genommen als glänzende Gaben, nicht zuließ, dass man Helena gab Menelaos, dem Blonden. Dessen zwei Söhne bekam nun zu fassen der Fürst Agamemnon, beide auf einem Wagen. Sie suchten zu zügeln die Renner, denn ihren Händen waren entglitten die schimmernden Zügel, und es scheuten die Pferde. Da stürmte er an wie ein Löwe, Atreus Sohn. Die flehten beschwörend herab von dem Wagen: Setz uns gefangen, Atride, nimm angemessenes Bußgeld. Viele Schätze liegen in des Antimachos Häusern, Erzgerät und Gold und mühsam geschmiedetes Eisen. Davon wird gerne der Vater unendliches Bußgeld dir zahlen. Hört er, dass wir am Leben noch sind bei den Schiffen Achaias? So sprachen sie mit gewinnenden Worten weinend zum König. Aber sie hörten darauf die unversöhnliche Stimme: Wenn ihr denn seid des kampfgesinnten Antimachos Söhne, der einst Menelaos in der Versammlung der Troer, als er als Botschafter kam mit dem göttergleichen Odysseus, dort zu töten befahl und nie wieder ziehen zu lassen, so werdet ihr mir jetzt büßen des Vaters schmählichen Frevel, sprach es und stieß vom Gespann den Peisandros nieder zu Boden, und der schlug rücklings vom Speer in die Brust getroffen zur Erde. Aber Hippolochos sprang herab, den erschlug er am Boden, hackte die Arme ihm ab mit dem Schwert und schlug ihm den Kopf ab, schubste ihn gleich einer Walze zu rollen durch das Getümmel. Die ließ er liegen, doch dort, wo dichtest die Reihen sich drängten, sprang er hinein mit anderen gutgeschienten Achaiern. Fußvolk vernichtete Fußvolk, das auf drangvoller Flucht war, Kämpfer, die Kämpfer zu wagen, und unter ihnen hob sich Staub aus der Ebene, aufgerührt von den donnernden Hufen, mordend mit dem Erz. Agamemnon, der weithin gebietet, setzte unentwegt tötend nach, die Argeier beflügelnd, wie wenn verheerendes Feuer in einen Wald fällt, voll Dürrholz, überall hinträgt es wirbelnd der Wind, und es sinken die Büsche samt den Wurzeln, bedrängt durch den tobenden Ansturm des Feuers. So sanken unter dem Atreus-Sohn Agamemnon die Häupter flüchtender Troer, und viele Pferde mit kräftigen Nacken rasselten mit leeren Wagen dahin auf den Schneisen des Kampffelds, ihre untadligen Zügelhalter vermissend. Die lagen auf der Erde, den Geiern viel lieber als ihren Frauen. Aber den Hektor hielt Zeus heraus aus Staub und Geschossen, aus dem Gemetzel der Männer, aus Blut und Schlachtengetümmel. Heftig indes setzte nach der Atride, trieb an die Achaier. Jene stürmten vorbei am Grabmal des Ilos, des alten Dardaniden, durchs Feld am Feigenbaume vorüber, um die Stadt zu erreichen. Doch schreiend verfolgte sie ständig Atreus Sohn und bespritzte mit Mordblut die siegreichen Hände. Aber als sie zum skäischen Tor und zur Eiche gelangten, machten sie endlich Halt und erwarteten einer den anderen. Andere aber flüchteten noch in der Ebene wie Kühe, die ein Löwe gescheucht, der im Dunkel der Nacht sich genaht hat, alle. Der einen aber scheint ein jähes Verderben. Diese packt er mit kräftigen Zähnen und bricht erst den Nacken und schlürft dann das Blut, schlingt die Eingeweide hinunter. So setzte Atreus Sohn ihnen nach, der Fürst Agamemnon, immer den letzten von ihnen erschlagend. Die aber flohen. und viele stürzten kopfüber und rücklings von den Gespannen unter der Hand des Atriden, so tobte er rings mit dem Speere. Doch als er fast schon erreicht die Stadt und die ragende Mauer, da setzte nieder sich der Vater der Menschen und Götter auf den Gipfeln des quellenreichen Ida-Gebirges, niedergestiegen vom Himmel, und hielt den Blitz in den Händen. Und er trieb Iris, die Goldgeflügelte, an, dass sie melde: Eil dich und geh, schnelle Iris, verkünd diese Botschaft dem Hektor, dass er, solange er sieht Agamemnon, den Hirten des Kriegsvolks unter den Vorkämpfern toben und Reihen von Männern vernichten, selber weiche zurück und gebiete den anderen Kriegern, gegen die feindlichen Truppen zu kämpfen in wuchtiger Feldschlacht. Aber wenn jener, vom Speer geschlagen, getroffen vom Pfeile, auf seinen Wagen springt, dann werde ich Kraft ihm verleihen, dass er töte, bis er gelangt zu den gut überdeckten Schiffen, die Sonne sich senkt und das heilige Dunkel heraufzieht. Sprach es. Und willig gehorchte die windschnelle, eilige Iris, stieg vom Ida-Gebirge zur heiligen Ilios nieder und fand des streitbaren Priamos Sohn, den göttlichen Hektor, wie er da stand auf Rosse bespanntem und sicher gefügtem Wagen. Nahe trat sie zu ihm und sprach, die fußschnelle Iris: Hektor, Priamos Sohn, Zeus ebenbürtig an Klugheit, Zeus, der Vater schickte mich her, dir dies zu verkünden, dass du, solange du siehst Agamemnon, den Hirten des Kriegsvolks, unter den Vorkämpfern toben und Reihen von Männern vernichten, selber weichst aus dem Kampf. Gebiete den anderen Kriegern, gegen die feindlichen Truppen zu kämpfen in wuchtiger Feldschlacht. Aber wenn jener, vom Speer geschlagen, getroffen vom Pfeile, auf seinen Wagen springt, dann wird er Kraft dir verleihen, dass du tötest, bis du gelangst zu den gut überdeckten Schiffen, die Sonne sich senkt und das heilige Dunkel heraufzieht. Also sprach sie und ging hinweg, die fußschnelle Iris. Hektor indes sprang vom Wagen in voller Rüstung zu Boden, und seine scharfen Speere schwingend lief er durchs Heer hin und trieb an zum Kampf und erweckte die schreckliche Feldschlacht. Die machten kehrt und traten erneut den Achaiern entgegen, doch auch drüben verstärkten die Männer von Argos die Reihen. Es formierte die Front sich, sie stellten sich gegeneinander. Atreus' Sohn sprang voran, weit vor allen wollte er kämpfen. Sagt mir jetzt, Musen, die ihr bewohnt, die olympischen Häuser, wer da als erster nun entgegentrat Agamemnon, sei es von den Troern selbst oder ruhmvollen Bundesgenossen. Iphidamas, Antenors Sohn, war's, der starke und große, aufgewachsen in Thrakiä, der scholligen Mutter der Schafe. Kisses zog ihn, als klein er war, bei sich auf in den Häusern, Mutters Vater, der wangenschöne Theano-Erzeuger. Als er dann zur Reife der herrlichen Jugend gelangt war, da behielt er ihn dort, bot zur Frau ihm an seine Tochter, eben vermählt, ging er gleich aus dem Ehegemach auf die Kunde von den Achaiern mit 12 gekrümmten Schiffen, die folgten. Doch in Percote ließ er zurück die schwebenden Schiffe, aber er selbst zu Fuß nach Ilios war er gekommen. Dieser trat also dem Atreus Sohn Agamemnon entgegen. Als die los aufeinander marschierenden jetzt sich genähert, schoss der Atride vorbei und seitwärts flog ihm die Lanze. Doch Iphidamas stieß ihn gegen den Gürtel am Panzer unten und stemmte selbst nach, der Wucht seines Armes vertrauend. Aber den funkelnden Gürtel durchbohrte er nicht, denn viel früher bog sich, auf Silber prallend, wie Blei die Spitze der Lanze. Die ergriff mit der Hand Agamemnon, der weithin gebietet, zog sie zu sich mit der Wut eines Löwen und riss sie ihm aus der Hand, hieb das Schwert in den Nacken und löst ihm die Glieder. So fiel der Arme dort und sank in ehernen Schlummer, Hilfe bringend den Bürgern, fern seiner ehelichen Gattin, von der keinerlei Dank er erfuhr, und gab doch so vieles. 100 Rinder gab er zuerst und versprach dann noch 1000 Ziegen und Schafe aus seinen Herden den unsäglich Großen. Da nun entriss Agamemnon, Atreus Sohn, ihm die Rüstung und ging und trug durchs Gewühl der Achaier die prächtigen Waffen. Als ihn nun Koon vortrefflich unter den Männern bemerkte, des Antenor ältester Sohn, da umflorte ihm starke Trauer die Augen um seinen gefallenen Bruder. Und seitwärts trat er heran mit dem Speer und unbemerkt vom Atriden und stach ihn in die Mitte des Armes unter der Beuge und es drang durch und durch die Spitze des schimmernden Speeres. Schauder ergriff da Agamemnon, den Herrscher der Männer. Dennoch ließ er nicht ab vom Kampf und vom Schlachtengetümmel, sondern er fiel Koon an mit von Wind gekräftigter Lanze. Der wollte gerade Iphidamas, Bruder vom nämlichen Vater, eifrig fortziehen am Fuß und rief die tapfersten alle. Wie er ihn zog durchs Gewühl, da traf der ihn mit dem Schafte unterhalb des gebuckelten Schilds und löst ihm die Glieder und schlug ihm über Iphidamas Leiche den Kopf ab. Da nun erfüllten Antenors Söhne ihr Schicksal, erliegend Atreus Sohn dem König und stiegen hinab in den Hades. Er indes suchte die Reihen heim der anderen Männer mit dem Schwert und der Lanze und großen Steinen, solange ihm das Blut noch warm aus der offenen Wunde emporquoll. Doch als der Blutstrom versiegt war und die Wunde getrocknet, da durchschossen stechende Schmerzen die Kraft des Atriden, wie wenn das scharfe Geschoss der Geburt eine kreißende Frau quält, schneidend, das Wehen erzeugend die Eileithyien entsenden, Heras Töchter, die zuständig sind für die bitteren Wehen. So durchschoss ein stechender Schmerz die Kraft des Atriden, und er sprang auf den Wagen und hieß den Lenker der Zügel zu den bauchigen Schiffen zu fahren. Sein Herz war bekümmert, und er schrie laut den Danaern zu mit gellendem Rufe: »Freunde, der Argeierführer, ihr und Berater, wehrt jetzt weiter ab von den meerdurchfahrenden Schiffen diesen entsetzlichen Kampf, denn nicht ließ mich Zeus, der auf Rat sind, über den ganzen Tag hin kämpfen gegen die Troer.« Sprach's, und der Lenker der Zügel peitschte die Pferde mit schönen Mähnen, und zu den bauchigen Schiffen preschten sie willig, Schaum bespritzt an der Brust und Staub besprengt an den Flanken, den gepeinigten König fort aus dem Kampffeld zu tragen. Als nun Hektor bemerkte, dass Atreus Sohn sich zurückzog, spornt er die Troer und Lykier an mit schallendem Zuruf: »Troer und Lykier, ihr und Dardaner Streiter im Nahkampf, seid nun Männer, o Freunde, gedenkt des stürmischen Kampfgeists. Fort ist der beste Mann, doch mir gab Zeus der Kronide großen Ruhm. Darum lenkt gerade die einhufgen Pferde gegen die Danaer Recken, dass höheren Ruhm ihr euch sichert.« So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Und wie wenn irgendwo ein Jäger weißzahnige Hunde auf ein Wildtier hetzt, einen Keiler oder auch Löwen, so auch hetzte die tollkühnen Troer auf die Achaier Hektor, Priamos Sohn, gleich dem männervernichtenden Ares. Und selbst schritt er unter den Ersten einher stolzen Mutes und fiel ein in die Schlacht wie ein niederbrausender Sturmwind, der herabspringt und aufwühlt die veilchenfarbene Salzflut. Wen hat da als Ersten und wen als Letzten getötet, Hektor, Priamos Sohn, als Zeus ihm Kriegsruhm verliehen? Den Asaios zuerst, Autonoos dann und Opites, Dolops, Klytios Sohn und Opheltios nebst Agelaos, Oros, Aesymnos drauf und Hyponoos standhaft im Kampfe. Diese Danaerführer erschlug er, und alsdann die große Masse, so wie wenn einmal der West die Wolken dahinjagt des aufhellenden Süds und sie peitscht mit heftigen Böen, und stark angeschwollen wälzt sich die Woge, und hoch auf stieb die Gischt und beim Tosen des weithin verschlagenden Windes. So dicht sich folgend wurden die Mannen von Hektor bezwungen. Da wär Vernichtung gewesen und ausweglose Bedrängnis, und fliehend hätten sich in die Schiffe gestürzt die Achaier, hätte Odysseus nicht Diomedes zum Kampf aufgerufen. »Was ist, Thydide, mit uns, dass wir den Kampfgeist vergaßen? Komm, mein Lieber, tritt mir zur Seite, denn eine Schande wär's, wenn Hektor, der Schüttler des Helms, die Schiffe erkämpfte.« Zu ihm sprach nun erwidernd Diomedes, der Starke: »Ja, ich will bleiben und halte Stand. Doch bloß noch ein Weilchen werden im Vorteil wir sein, da Zeus, der Baller der Wolken, eher den Troern als uns den Sieg zu gewähren geneigt ist.« Sprach's und stieß vom Gespann den Thymbraios nieder zu Boden, links an der Brust mit dem Speer ihn treffend, aber Odysseus traf Molion, des Herrschers göttergleichen Gefolgsmann. Die nun ließen sie liegen, nachdem den Kampf sie geendet, gingen hinein ins Getümmel und wüteten, wie wenn zwei Keiler unter jagende Hunde sich stürzen, voll zornigen Mutes. So schlugen angreifend tot sie die Troer. Doch die Achaier atmeten freudig auf der Flucht vor dem göttlichen Hektor. Zwei der tapfersten Söhne des Volks auf einem Gespanne griffen sie nun, des Perkosiers Merops Söhne, der bestens sich auf die Seherkunst verstand und nicht seine Söhne ziehen ließ in den männervertilgenden Krieg, doch die beiden folgten ihm nicht, geführt von des schwarzen Todes Dämonen. Beiden nahm Diomedes, der speerberühmte Thylide, Atem und Lebenskraft weg und entriss die herrlichen Waffen. Doch den Hippodamos und den Hyperochos stach ab Odysseus. Da glich ihnen nun aus das Tauziehen der Schlacht der Kronide, niederblickend vom Ida, die aber erschlugen einander. Ja, da stieß Tydeus' Sohn den Agastrophos jetzt mit dem Speere, Paions Sohn den Helden ins Hüftbein. Doch das Gespann war ihm nicht nah, um zu fliehen, so unbedacht war er gewesen, denn dieses hielt der Gefolgsmann abseits, er aber raste durch die vordersten Kämpfer zu Fuß, bis sein Leben dahinsank. Aber Hektor bemerkte es scharf durch die Reihen und stürmte schreiend gegen sie an. Zugleich folgten die Scharen der Troer. Schaudernd erblickte ihn da Diomedes, der tüchtige Rufer, und zu Odysseus sagte er gleich, der nahe dabei stand: »Gegen uns beide wälzt sich dies Unheil, der mächtige Hektor, auf, denn halten wir Stand und bleiben wir tapfer uns wehrend«, sprach es und holte aus und warf die schattende Lanze und verfehlte ihn nicht, nein, traf hin aufs Haupt dabei zielend oben gegen den Helm, doch prallte das Erz von dem Erz ab und ritzte nicht die blühende Haut, denn zurückhielt's der Schutzhelm, der dreischichtge mit Seeschlitz, geschenkt ihm von Phoibos Apollon. Hektor lief schnell weit zurück und mischte sich unter die Menge, hielt sich ins Knie gesunken und stützte mit wuchtiger Hand sich auf die Erde, und finstere Nacht umhüllte die Augen. Während nun der Thydide nachlief dem Flug seines Speers weit durch die Vorkämpfer hin, wo er ihm in die Erde gefahren, da kam Hektor wieder zu sich, sprang zurück auf den Wagen, fuhr in die Menge davon und vermied so das schwarze Verhängnis.